Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute beginnt unsere Krimistunde mit Mord in Studio 12, einem Hörspiel des Autorenduos Markus Metz und Georg Seeslen, das Tobias Krebs 2007 für den Südwestrundfunk inszeniert hat, mit den Stimmen von Dietmar Müß, Klaus Brömmelmeier, Ulrike Bliefert sowie Sascha X, Kirstin Petri und Martin Rutenberg. Im Anschluss stellen wir Ihnen die Mitternachtskrimis, die wir im Juli senden, in Ausschnitten vor. Doch nun schalten wir um zu unserem Moderator Ludger Lenz, der wieder einen spannenden Gast zu seinen Krimi-Plaudereien begrüßt. Nein! Mord in Studio 12. Guten Abend, liebe Krimi-Freundinnen und Freunde. Ich begrüße Sie zur 32. Folge unserer Krimi-Plaudereien. Am Mikrofon ist Ludger Lenz. Privatdetektive haben eine Whiskyflasche in der einen, eine Blondine in der anderen Hand und unter dem Sakko eine Knarre. Alle Privatdetektive? Nein, einer trägt gebügelte Anzüge, trinkt nur edle Rotweine, lebt in einer lockeren Zweierbeziehung und verabscheut Waffen. Sein Büro ist auch nicht in Los Angeles oder Düsseldorf, sondern in einer Kleinstadt namens Münkersheim. Seine Fälle führen ihn zu Kassenwarten von Kegelclubs, zur untreuen Bürgermeistergattin oder zu mysteriösen Vorfällen bei Kaffeefahrten. Die Rede ist von Alf Kimmel. Und der ist, so ein Zitat aus dem Buch »Alle Neune tot«, ein angegrauter Typ in den frühen 40ern, der sich nicht viel aus sportlicher Betätigung macht, und immer so aussieht, als probiere er gerade eine neue Methode der Zen-Meditation aus. Hinterher ist man verblüfft, dass diesem schläfrigen Kerl mit Kassenbrille nichts entgangen ist. Kein Wort, das jemand gesagt hat. Kein Detail in einer Einrichtung. Alf Kimmel hatte ein eidetisches Gedächtnis. Er konnte ganze Szenen memorieren wie in einem Film. Mit einer solchen Fähigkeit kann man Wissenschaftler werden oder Künstler. Alf Kimmel wurde beides. Ein Detektiv. Unser Gast ist heute der Autor Benjamin Walter, Schöpfer des Provinzprivatdetektives Alf Kimmel. 7 Romane, eine Kurzgeschichtensammlung und 2 Fernsehfilme sind die stolze Bilanz des Autors und seines kriminalistischen Alter Ego. Willkommen bei Mord im Studio 12. Guten Abend. Herr Walter, wie viel von seinem Autor steckt eigentlich in diesem Detektiv aus Münkersheim? Naja, ich glaube, der Stoff für jeden Krimi besteht aus 2 Gruppen von Elementen. Das eine sind die Menschen, die man sehr genau kennt, die das Leben in einem Ort ausmachen, ein Milieu, ein Dialekt. Kleinbürger in Einfamilienhäusern mit winzigen Gärten davor, Angestellte in kleinen Firmen, wo jeder jeden kennt und es eigentlich keinen präzisen Unterschied zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen gibt. Vereine sind ganz wichtig. Da wird alles ausgehandelt. Die Macht, das Geld, die sexuelle Ökonomie. Ganz anders als in der Großstadt. Politik, Beruf, Familie, Sex. Das ist in der Kleinstadt ein Knäuel. Alles ist ganz offensichtlich. Und alles ist auch wieder irgendwie heimlich. Oder auch unheimlich. Das heißt? Ich bin in diesem Milieu aufgewachsen. Wenn einer arbeitslos wurde, wusste man das. Wenn eine Frau einen Liebhaber hatte, wusste man das. Wenn einer kriminell war, wusste man das. Die Frage war nur, ob man auch darüber sprechen durfte. Die ganze Gesellschaft, ein offenes Geheimnis. das war mein Spaß, hier einen Detektiv hineinzuwerfen. Nicht einen Polizisten, der am Ende immer für Aufklärung und Gerechtigkeit sorgen muss, sondern einen Privatdetektiv, der meistens erst einmal engagiert wird, nicht um etwas herauszufinden, sondern im Gegenteil, um etwas zu vertuschen. Er muss sich immer fragen, wie weit er da mitmacht. Dieser Alf Kimmel ist sozusagen im moralischen Dauerstress. Er möchte den Leuten helfen, er mag die, aber er möchte auch nicht jede Sauerei mitmachen. Mein Detektiv ist einerseits Teil dieser Kleinstadtgesellschaft, aber andererseits ist er auch draußen. Er ist ein Beobachter. Ist nicht ein Schriftsteller in der gleichen Situation? Richtig, sehr richtig. Er ist Teil der Welt, die er beschreibt, und zugleich ist er Außenseiter. Ein Schriftsteller ist eigentlich ein Textdetektiv. Und ein Detektiv ist ein Lebensschriftsteller. Herr Walter... Moment noch. Also, das erste Element eines Krimis sind also die Menschen. Und das zweite Element sind die Dinge. Ja, die Dinge, die man gut kennt. Kleidung oder, ganz wichtig, Möbel. Es gibt eben Sofas, auf denen kann man nur die Tante ermorden. Und diese ganze technologische und mediale Aufrüstung, Mixer, Föhn, Tiefkühltruhe, das elektrische Garagentor, das ist alles so perfekt und so trostlos, das wartet nur darauf, zum Mordinstrument zu werden. Handys. Ja, man müsste mal untersuchen, wie sich Handys auf das Verbrechen ausgewirkt haben. Überall schreien die Menschen ihre Einsamkeit und ihre Banalität und ihre Bedrohung heraus. Und je mehr sie schreien, desto weniger werden sie gehört. Manche Autoren tun so, als wären wir immer noch in den Zeiten, wo die Mörder zum Wohnzimmermobiliar passen. Aber in IKEA-Möbeln werden keine Tanten ermordet. Jetzt sind es Fernsehkameras, Handys, Internet, das sind die Dinge, die die mörderischen Impulse verstärken. Sie wurden 1950 in Mönkersheim geboren. Richtig. Und leben heute wieder da, oder jedenfalls ganz in der Nähe. Dazwischen waren Sie in Berlin und in Paris. Sie haben die 68er Jahre mitgemacht, immer in vorderster Front. Sie waren dann längere Zeit in den USA, haben es mit der Musik versucht. Wie war das mit Sex and Drugs and Rock and Roll? Gut war das mit Sex and Drugs and Rock and Roll. War aber auch gut mit Politik und Kunst und Aufklärung. Ich habe immer darauf bestanden, ein politischer Autor zu sein, auch wenn ich Krimis schreibe. Wie kommt es eigentlich, dass so viele Vertreter der sogenannten 68er-Kultur das Krimi-Genre für sich entdeckt haben? Der Krimi, glaube ich, ist immer noch ein etwas verwahrlostes Kind der Aufklärung. Es ist ein populäres Genre, aber nicht unbedingt ein populistisches. Und es ist eine demokratische Kunst, oder es sollte sein. Im Krimi muss man immer an die Leserinnen und Leser denken. Sie müssen mitspielen können, sie arbeiten ja an jedem Fall mit. Also ich hasse Krimis, bei denen die Leser verarscht werden. Entschuldigung, mit irgendwelchen Tricks und Effekten betrogen, in emotionale Fallen gelockt. Für mich sind Krimis Akte der Solidarität zwischen dem Leben und der Kunst, zwischen dem Autor und seinen Lesern. Der Detektiv als letzter versprengter Alt-68er, das hat was. Nö, dazu ist mein Detektiv ja auch zu jung. Der war eben mal Punk, Dorfpunk. Es geht mehr darum, sich beim Älterwerden und beim Bürgerlichwerden nicht zu verrenken oder zu verraten. Womit wir bei der Musik sind, die in Ihren Romanen ja auch eine große Rolle spielt, nicht nur, weil der Held so einen Schallplattenspleen hat. Wenn ich einen neuen Roman schreibe, dann gehe ich erst mal an meinen Plattenschrank und suche. Da lasse ich mir viel Zeit und dann lege ich mir eine musikalische Strecke zusammen. Die ausgewählten Musikstücke geben dann den Rhythmus und das Feeling vor, auch von Kapitel zu Kapitel. In Wahrheit sind meine Romane eigentlich Rockopern. Ja, das ist gut. Das ist eine schöne Gelegenheit für Ihren ersten Musikwunsch. The Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction. Ja, damit hängt alles an. Satisfaktion, Satisfaction oder nicht, das ist die Frage, die am Anfang steht, oder die Antwort am Ende. Ich Tut mir leid, ich muss mal stören. Entschuldigung, ich habe gerade die Technik auf dem Kopfhörer. Was gibt's denn? Ja, hör mal, guck jetzt nicht rüber zu Walter. Tu so, als würdest du Notizen machen. Wir haben da gerade einen komischen Anruf bekommen von Walters Bruder. Der ist bei der Polizei. Der ist bei der Polizei. Irgendwas ist bei Walter zu Hause los. Wie jetzt? Ja, ich weiß es nicht. Eure Praktikantin war dran. Welche Praktikantin? Na hier, Simone. Sylvia, die neue, die mit diesen vielen Haaren auf dem Kopf. Und was ist los? Das weiß ich doch auch nicht so genau. Ich muss die Sendung fahren. Ich kann mich da jetzt nicht drum kümmern. Er soll die Tasche im Auge behalten. Du sollst Walters Tasche im Auge behalten. Warum? Ja, irgendwas ist passiert. Der Bruder ist auf dem Weg. Der Bruder ist auf dem Weg. Der sagt, Herr Lenz soll Herrn Walter Stimmt, auf keinen Fall Nein, nein, alles in Ordnung. Bis er da ist. Ludger? Ja. Hast du gehört? Ja. Du sollst den Walter nicht aufregen. Moment, noch 20 Sekunden, dann ist der Track zu Ende. Also pass auf, ja? Verstehe ich nicht. Herr Walter, wie Sie wissen, müssen unsere Gäste immer 4 persönliche Fragen beantworten. Bitte? Also, erste Frage. Welcher Mensch ist der wichtigste in Ihrem Leben? Meine Frau natürlich. Sie kennen sie als Schauspielerin. Wir sind nicht nur privat ein Paar, wir arbeiten auch zusammen. Wissen Sie, dass ich alle meine Romane einmal komplett mit ihr durchspiele, wie auf einer Theaterprobe? Sie ist ungeheuer wandlungsfähig. Sie könnte jeden einzelnen Menschen imitieren, den sie mal gesehen oder gehört hat. Und sie ist meine erste und präziseste Kritikerin. Umgekehrt erarbeitet sie sich alle ihre Rollen zu Hause. Und ich mache den Stichwortgeber. Auf diese Weise lernen wir beide unheimlich viel. Wir leben sozusagen in unserem eigenen Film. Zweite Frage. Was ist Ihre größte Schwäche? Mordlust. Nein, jetzt im Ernst. Ich glaube, mein größter Fehler ist Eitelkeit. Vielleicht eine Berufskrankheit. Oder genauer gesagt eher die Angst vor Kränkungen der Eitelkeit. Ich meine, ich gebe mir verdammt viel Mühe bei meiner Arbeit. Da steckt das halbe Leben in den Text, mindestens. Und dann kommt so ein Kritiker daher, redet was dahin von Patricia Highsmith. Hat das schon besser gemacht oder psychologisch nicht ausgereift? Da könnte ich... Gekränkte Eitelkeit. Ja. Und ein bisschen nachtragend bin ich auch. Genau wie mein Detektiv. Dritte Frage. Können Sie sich noch an Ihren ersten Kuss erinnern? Ja. Und? Ich meine, wie war das? Das geht Sie nichts an. Schauen Sie. Ich nehme das Leben und ich mache daraus Literatur. Weil ich etwas davon kenne und weil ich viel davon wissen möchte. Aber ich schreibe keine Autobiografie. Und ich will auch nicht autobiografisch in die Öffentlichkeit treten. Mein richtiges Leben geht niemandem was an. Meine Frau und ich, wir brauchen ein Leben ganz für uns. Alles, was man über meine Frau wissen muss, steckt in ihren Filmen. Alles, was man über mich wissen muss, steckt in meinen Büchern. Ansonsten beichten tun bei uns immer nur die Mörder. Und? Bin ich ein Mörder? Vierte und letzte Frage. Wovor fürchten Sie sich am meisten? Ich fürchte mich davor, betrogen zu werden. Ich fürchte mich so sehr davor, wie ich neugierig bin. Mein Detektiv will alles wissen. Der schaut den Menschen in die Kochtöpfe, in die Schlafzimmer, in die Korrespondenz. Der schaut ihnen auf den Grund der Seele. Und doch wird er auch immer wieder in die Irre geführt. Je mehr er wissen will von seinen Mitmenschen, desto mehr wird er auch betrogen. Er ist schon ziemlich desillusioniert, ziemlich zynisch, nicht wahr? Und trotzdem fällt er immer wieder auf die simpelsten Lügen herein. Das macht ihn so wütend. Weil er im Kern ein Romantiker ist. Ja, dann lassen Sie uns doch Ihren zweiten Musikwunsch erfüllen. David Bowie, Heroes. Ja, Helden. Just for one day. Man kann irgendetwas Verrücktes machen, etwas Ungeheuerliches, und dann wirst du in den Medien gefeiert und morgen wirst du wieder vergessen. Aber den Augenblick, den kann dir niemand mehr nehmen. Sie kennen das Spiel ja. Regieanweisung. Ich wollte übrigens nicht unverschämt sein vorhin. Okay, okay. Wir schauen uns doch an. Jetzt erklär mir das nochmal. Lass dir um Himmels Willen nichts anmerken, okay? Ich weiß jetzt ein bisschen mehr. Silvia hat nochmal mit dem Kommissar telefoniert, mit Walters Bruder. Und das ist total schrecklich. Seine Frau ist tot, erschlagen. Welche Frau? Psst! Seine Frau, Veronika Simon. Die haben sie in ihrem Landhaus gefunden und jetzt wird Walter verdächtigt. Die Polizei glaubt, dass er durchgedreht ist aus Eifersucht oder gekränkter Eitelkeit oder so, weil sie doch viel erfolgreicher war als er. Aber was das Schlimmste ist, die haben neben der Leiche einen Zeitungsartikel gefunden, einen Verriss von seinem letzten Roman. Und er weiß, dass du den geschrieben hast. Ach du Scheiße. Psst. Also, du sollst jetzt Folgendes tun. Mach ganz normal weiter, aber provoziere ihn bloß nicht. Der Bruder sagt, dass er wahrscheinlich einen Blackout hat oder so und ihm gar nicht bewusst ist, was er getan hat oder was er vielleicht noch vorhat. Also, wenn du es schaffst, dass er sich langsam dran erinnert, dann gibt er vielleicht auf. Wir wissen ja nicht, was er in seiner Scheißtasche hat. Du darfst ihn nicht aufregen, verstehst du? Nee, also... Es geht weiter, Ludger, wir müssen... Ein schönes Stück. Immer noch. Genau das wollen wir sein. Helden für einen Tag. Sie haben gesagt, ein guter Kriminalschriftsteller schreibt immer über Sachen, die er kennt. Also wissen Sie, ein Kriminalschriftsteller ist für mich, gehört zusammen. Ist das klar? Ja, genau, Entschuldigung. Ein guter Kriminalschriftsteller schreibt immer über Sachen, die er kennt. Wenn ich Ihre Romane Revue passieren lasse, dann fällt mir auf, dass es Ihren Detektiv in seiner Kleinstadtwelt meist in dramatische Familien- und Ehegeschichten verschlägt. Immer wieder zeigen Sie Beziehungen, die zu emotionalen Fallen werden. Man sieht zu, wie Männer und Frauen, die sich einmal geliebt haben, gegenseitig betrügen und quälen. Freunde und Freundinnen, die sich zu sehr voneinander abhängig gemacht haben, werden zu schrecklichen Gegnern. Der letzte Ausweg ist dann nur der Mord. Und meistens haben beide Seiten genügend Motive. Ich schreibe keine Romane, um Menschen zu denunzieren. Ich mag meine Figuren. Die Durchwurschtler, die Opportunisten, die Ignoranten, ja, sogar die Bösen. Die Mörder. Die Verhältnisse ändern sich und die Menschen müssen sich ändern. Die Menschen verändern sich und die Verhältnisse müssen sich ändern. Das sagt man so leicht, aber das geht nicht synchron. Ich habe Mitleid mit meinen Betrügern, Mördern und Feiglingen. Glauben Sie mir, man kann viele schreckliche Dinge tun, damit man von seiner Frau geliebt wird, damit man von seinen Kindern respektiert wird, damit man nicht dumm von den Nachbarn angesehen wird und gleichzeitig möchte man doch auch Ideale behalten. Niemand entkommt dieser Falle. Auch Sie nicht. Beschreiben Sie denn dabei Menschen, die Sie kennen? Ja, aber sicher. Es sind doch alles Möglichkeiten, die in mir selber stecken. Mörder und ihre Opfer. Ich meine, die Art, die ich beschreibe. Beziehungstaten, soziale Taten, das sind immer Menschen, die zwischen sich selber und ihrer Gesellschaft stecken geblieben sind. Meine Mörder und meine Opfer, das sind Menschen, die in den 70er Jahren nach oben gekommen sind und die im verschärften Neoliberalismus unserer Tage vor die Wahl gestellt sind, entweder aufzugeben, was sie materiell und sozial erreicht haben, oder aber den letzten Rest von Selbstachtung zu verlieren. Das sind Leute wie Sie und ich. Ein ehrgeiziges Unterfangen. Aber geht das Kleinbürgertum nicht unter, seit es existiert? Und gibt es nicht seitdem auch Kriminalromane, und suchen wir nicht alle doch immer einen Weg, das Moralische und das Materielle miteinander zu verbinden, ohne Gewalt, ohne Blutvergießen? Mord ist doch keine Lösung. Die klassischen Kriminalromane waren immer auf der Seite des Systems. Die modernen Kriminalromane von Hammett bis Highsmith, meinetwegen, haben sich zunehmend auf die Seite des Individuums geschlagen. Bei mir hat ehrlich gesagt keiner der beiden Seiten eine Chance. Das System ist furchtbar. Aber das Subjekt ist fast genauso furchtbar. Was in der Tat eines Mordes zum Ausdruck kommt, das ist mir ganz wichtig. Das ist die totale Einsamkeit. Die totale Einsamkeit in dem Augenblick, in dem es kein Zurück mehr gibt. Aber genau diese Einsamkeit ist auch die größte Selbsterfahrung. Und das größte Unglück doch auch. Dass wir mit unseren Mitteln von Aufklärung und Humanismus doch vermeiden wollen. Auch Alf Kimmel in ihren Romanen will es doch immer vermeiden. Oder nicht? Wer weiß. Man schreibt doch wohl nicht aus Zorn und Sadismus, sondern auch aus Mitleid und Solidarität. Zum ganz Alleinsein passt auch das nächste Musikstück, das Sie sich ausgesucht haben. Like a Rolling Stone von Bob Dylan. Ludger, irgendwas stimmt an der Geschichte nicht. Hör mal zu und antworte nur mit Ja oder Nein, okay? Okay? Ja. Also die Praktikantin, die ihr da habt, die ist doch neu, oder? Ja. Ich glaube, mit der stimmt was nicht. Die spinnt, die denkt sich das alles nur aus. Die hat doch behauptet, dieser Bruder hätte bei euch in der Redaktion angerufen, aber die Sekretärin weiß von gar nichts. Die weiß aber auch nichts von eurer Praktikantin. Wer hat die denn eingestellt, du? Nein. Weißt du was, vergiss die ganze Sache. Ich glaube, die ist einfach total durchgeknallt. Die will sich irgendwie wichtig machen. Vielleicht will sie dir ja imponieren. Ja, vielleicht, aber... Also ich habe die erstmal wieder rübergeschickt. Von mir aus soll die telefonieren, mit wem sie will. Aber schmeiß die bloß gleich nach der Sendung raus. Achtung. Noch 20 Sekunden. Like a rolling stone. Menschen, die zwischen Geld... Gute Frage. How does it feel to be on your own? To be all alone. Genau. Menschen, die zwischen Geltungssucht und Schuldbewusstsein hin und her gerissen sind, das sind die Helden der Krimis von Benjamin Walter, der heute bei uns zu Gast ist in Mord im Studio 12. Herr Walter, nun sind Sie ja nicht nur als Krimiautor in den Medien präsent, sondern auch als Ehemann der Schauspielerin Veronika Simon, ja? Die in den letzten Jahren einen, wie man so sagt, kometenhaften Aufstieg erlebt hat. Ja. Sie haben in Ihrem Roman Die Reise in die Toskana ja schon ein bisschen das Milieu der Film- und Fernsehleute beschrieben. Damals hatten Sie Ihre Frau gerade kennengelernt. Sie stand noch ganz am Anfang Ihrer Karriere und Sie waren schon der berühmte Schriftsteller. Mittlerweile hat sich das Verhältnis aber ein bisschen umgekehrt, oder? Sie haben schon länger keinen Roman mehr veröffentlicht und bei der letzten Verfilmung eines Alf-Kimmel-Romans hat es zwischen Ihnen und der Produktion einen unschönen Streit gegeben. Sie wollten sogar den fertigen Film verhindern und das, obwohl Ihre Frau eine der Hauptrollen spielt. Alf Kimmel ist tot. Ich meine, für mich ist diese Figur gestorben. Sie wollten so eine Art Schimanski daraus machen, also Macho mit Herz, Action und Currywurstbudenrealismus. Sie wissen schon, ich habe Ihnen meine Schöpfung verkauft und meine Frau haben Sie gleich dazu bekommen. Alf Kimmel ist tot. Ermordet vom Kommerzfernsehen. Ermordet von ignoranten Kritikern. Aber meine Frau, geht es gut? Danke der Nachfrage. Wie aber geht es weiter mit dem Kriminalschriftsteller Benjamin Walter? Wenn es keine weiteren Alf-Kimmel-Romane mehr gibt, was dann? Ich bin gerade mit einem neuen großen Roman beschäftigt. Um einen Mord geht es auch diesmal, aber sonst ist alles ganz anders. Man könnte sagen, es ist sogar so etwas wie eine Autobiografie. Ach, also doch etwas Autobiografisches. Ja. Es geht um einen Kriminalschriftsteller, der lange Zeit nichts mehr veröffentlicht hat und auch persönlich in der Krise ist. Er hat eine sehr erfolgreiche Frau, die in der Öffentlichkeit gefeiert wird, während er selber nach und nach in Vergessenheit gerät. Schlimmer noch, was man mit seinen Schöpfungen anstellt. Er muss sich schweren Herzens von seiner eigenen Kreatur, vom Helden seines Detektivromans, trennen. Und das ist dann eine Frage der Ehre. Das ist ja wirklich sehr autobiografisch. Jedenfalls der Kriminalschriftsteller und die Schauspielerin verwandeln ihr Leben fachgerecht in eine Ehehölle. Wie so etwas eben geht bei nach 68er Kulturhedonisten in der Ära von Hartz IV und Kommerzfernsehen. Erst bringen ihre Berufe Reibereien mit sich und dann wird es immer persönlicher. Und langsam verstehen sie, was los ist. Das Leiden des einen ist der Erfolg des anderen und umgekehrt. Wenn zwei Leute beieinander sind, dann ist immer einer der Gewinner und einer der Verlierer. Und was bedeutet das? In Ihrem Roman, meine ich. Dass man sich trennen muss. Verstehen Sie? Zwei Künstler, die sich trennen. Die Trennung selber kann nur ein Kunstwerk sein. Ein Film? Ein Buch? Schon wieder die Wahl. Die Helden meines Romans beschließen, füreinander je eine große Abschiedsszene zu ermöglichen. Ja, ziemlich dramatisch. So sind wir nun mal. Man braucht eine große, dramatische, öffentliche Geste, um rauszukommen aus einer ganz persönlichen Mönkersheimhölle. Die beiden wollen sich gegenseitig überraschen. Ich meine, die Figuren in meinem Roman. Sie schenken sich zum Abschied zwei große Mordszenen. Wie sollen wir das verstehen? Ganz einfach. Die beiden versuchen, sich gegenseitig umzubringen. Und zwar auf eine Weise, die dem anderen einen sehr schönen Abgang ermöglicht, dem Überlebenden aber zu einem Karrieresprung verhilft. Mein Held jedenfalls bringt seine Frau in ihrem einsamen Haus um. Nicht einfach so. Er macht die schönste Leiche der Welt aus ihr. Und anschließend geht er ungerührt zu einem Radiointerview. Um sich da mit seiner Tat zu brüsten. Was heißt schon brüsten? Es geht um Kunst. Und? Es geht um Rache. Um die Rache an dem scheiß Kulturbetrieb, der einen heute zum Star macht und morgen fallen lässt. Rache an den Kritikern, die ihre eigenen Neurosen an uns ausleben. Rache an euch Schnöseln mit festen Einkommen. Mein Held tut etwas für die Menschheit. Er erschießt einen Radio. Moderator. Während der Sendung. Rühren Sie die Tasche nicht an. Ach. Wo denken Sie denn hin? Glauben Sie vielleicht, ich habe eine Waffe in meiner Aktentasche? Aber nein, da ist nur das Manuskript drin. Die Waffe habe ich in meiner Jackentasche. Klein, handlich, treffsicher. So steht es im Prospekt. Nein! Was ist? Haben Sie sich wehgetan? Herr Lenz? Herr Lenz? Stehen Sie doch auf! Das war doch nur eine Platzpatrone! Lutger! Ich hab doch nicht... Großer Gott! Warum? Einen Arzt! Benjamin! Wir brauchen einen Arzt! Was hast du nur getan? Du? Was hast du getan? Du bist ja wahnsinnig! Du widerliches Mist! Du bist seine Frau? Du hast die Patronen vertauscht! Ich? Das war dein Abschiedsgeschenk! Das war die letzte große Szene! PR mit Kick, hast du gesagt! Benjamin! Du hast ihn umgebracht! Das warst du, nicht ich. Lutger, jetzt du hast ihn umgebracht. Lutger. Du bist die Mörderin. Veronika, du nein. Du ja nicht, was du sagst. Du Benjamin, hast ihn ich wollte dir nur helfen, aber du bist ja komplett paranoid. Du tickst doch nicht mehr ganz richtig. Und ich hab dich geliebt. Du wirst mich geliebt haben. Dir ist es ja immer nur um dich gegangen. Um du mich? Hast ihn um umgebracht. Mich? Du. Um dich hat sich immer alles geliebt. Jetzt hol doch mal einen nur auf. In die Rede. Nein, und damit ist jetzt Schluss. Meine Damen und Herren, wegen einer technischen Störung müssen wir leider die Live-Sendung Mord in Studio 12 unterbrechen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Was nur? Sollen wir jetzt weitermachen? Okay.